1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Da sind wir wieder. 1 Uhr nachts. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht freie Themennacht. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr mailt domian@wdr.de. So, die erste Anruferin heute Nacht heißt Cordula und die ist, wie alt ist sie? 21. Hallo. Hallo. Cordula, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Es geht um meinen Sohn. Also, mein Sohn ist ein ehemaliges Extremfrühchen aus dem 5. Monat. Mhm. Und der ist heute, also der ist jetzt 3 Jahre alt und hat schon einiges mitmachen müssen an OPs. Was denn? Also es musste damals eine Augenläserung gemacht werden, Duktusverschluss, Hodenrückstand. Ein was für ein Schluss? Duktusverschluss am Herzen. Ach so. Ja. Was bedeutet das? Also normalerweise ist es so, wenn Babys auf der Welt kommen, dann ist da ein Duktus am Herzen, der verschließt sich von alleine. Mhm. Aber bei ihm ist der immer weiter offen gegangen und dadurch ist Blut in die Lunge geflossen. Mhm. Ja. Also lebensbedrohlich. Ja, aber jetzt geht es halt darum, er hat 2010, 2011 einen Luftröhrenschnitt bekommen wegen einem Krupp-Syndrom. Du musst es ein bisschen erklären, das verstehen wir nicht, was das ist. Gegen was ist das? Ein Krupp-Syndrom ist eine Atemwegserkrankung wie eine schwere Bronchitis. Mhm, Und auf jeden Fall braucht er dann 8 Monate lang einen Luftröhrenschnitt. Ja. Und der konnte dann auch wieder entfernt werden. Nur das Loch, das verschloss sich irgendwie nicht. Also jetzt nach 10 Monaten hatten wir endlich einen Termin gehabt. Wir sind dann am Montag ins Krankenhaus gegangen. Mhm. Und am Dienstag wurde das Loch dann verschlossen, problemlos. Und da war auch erst alles super gewesen. Und abends, gegen kurz vor 1 Uhr, ist er dann wach geworden und hat geweint und gehustet und fing dann an zu aspirieren. Also er hat angefangen zu krampfen und hat Erbrochenes in der Lunge bekommen und ist erstickt. Und dann die Ärzte, die konnten ihn noch reanimieren. Also es hat noch gut hingehauen, aber sie brauchten ziemlich lang. Mhm. Daraufhin hat man ihn dann auf die Intensivstation gebracht. Mhm. Und er liegt momentan in einer Langzeitnarkose. Für wie viele Tage kann man nicht sagen. Wird auch maschinell beatmet. Und er musste gestern wieder reanimiert werden. Also die haben versucht, weil er stabil war, den Beatmungsschlauch zu ziehen. Mhm. Und das hat gar nicht geklappt. Dann fing es wieder genauso an wie in der Nacht. Und da mussten sie ihn dann wieder reanimieren. Wir sagen nochmal, der kleine Mann ist 3 Jahre alt. Ja. 3 Jahre alt. Das heißt, eine extreme Belastung ist er ausgesetzt. Ja, also er bekommt mittlerweile schon 3 verschiedene Narkosemittel, damit er überhaupt am Schlafen bleibt, weil er gewöhnt sich schnell an die Medikamente und wird dadurch wach. Und das darf nicht sein, weil er zu starke Medikamente bekommt, wobei das am Körper schädlich sein kann. Sind all diese Dinge quasi Nachwirkungen der extremen Frühgeburt? Kann man einerseits so sagen, aber andererseits liegt es halt momentan daran, dass er aspiriert hat. Also aspiriert gebrochen. Aspiriert heißt? Aspiriert heißt, er hat sich verschluckt, also in dem Sinne, er hat erbrochen und hat es dann in die Lunge reinbekommen. Mhm. Das heißt, das hätte auch einem Kind passieren können, das ganz normal zur Welt gekommen ist. Ja, eigentlich schon. Mhm. Also ist dieses jetzt noch zusätzlich ein unglücklicher Umstand zu den ganzen Belastungen, die ihr schon hinter euch hattet oder die ihr generell habt? Ja. Wie ist das denn für dich? Lebst du mit deinem Partner zusammen, mit dem Vater des Kindes? Ja, natürlich, wir leben zusammen. Ja, wie ist das denn für euch, so eine hohe Verantwortung zu tragen, so eine Belastung ständig ausgesetzt zu sein? Schwer. Also wir haben echt gedacht, so langsam reicht es mit den Krankenhäusern und wir haben es hinter uns. Und er wurde auch lange, lange Zeit nicht mehr krank. Und Wir haben auch gute Hoffnungen in der OP gesetzt und da ist auch wirklich alles super verlaufen. Mhm. Nur jetzt ist das halt mit dem Aspirieren gekommen. Also damit haben wir alle nicht gerechnet. Und heute mussten wir auch schnellstmöglich einmal im Krankenhaus. Ich musste Unterschriften leisten, weil mein Sohn sofort im OP musste. Die haben sich dann die Luftröhre angeguckt, ob da wirklich alles in Ordnung ist. Auch wegen der Vorgeschichte. Und da ist genügend Platz zum Atmen. Also das Einzige, was jetzt halt ist, ist, dass er Erbrochenes in der Lunge hat. Dadurch hat sich eine schwere Lungenentzündung entwickelt und er wird die nächsten Tage in der Langzeitnarkose bleiben. Und besteht denn eigentlich akute Lebensgefahr? Kann man eigentlich sagen. Also man sagt uns, er ist soweit stabil, aber jetzt durch die Maschinen. Mhm. Nur es bleibt kritisch. Also Bestünde denn die Chance, auch nach all diesen Dingen, die jetzt schon passiert sind, dass er irgendwann auch vielleicht ein normales, gesundes Kind wird? Eigentlich jein, kann man sagen. Er ist ja so vom Körperlichen und Geistigen ist er gesund. Also er ist jetzt nicht irgendwie behindert oder so. Mhm. Aber ein normales Leben zu führen ist schwer. Also der hat echt zu viel mitgemacht. Also die Lunge funktioniert zum Beispiel auch nur zu 80%. Es wurden auch erneute Röntgenbilder von der Lunge gemacht und man sieht heute noch, dass er damals als Frühchen Langzeit beatmet wurde und dass die Lunge geschädigt ist. Und jetzt dadurch, dass er Erbrochenes in der Lunge hat, ist es noch mehr geschädigt, weil das kann man nicht so einfach raussaugen. Ich frage mich auch gerade, es ist ja für einen erwachsenen Menschen schon schlimm, wenn er so viele Narkosen bekommt. Wie ist das für so ein kleines Kind? Kann so ein Kind das wegstecken? Er kämpft. Also wie gesagt, er bekommt jetzt drei verschiedene Narkosemittel und er ist heute, trotz dieser Mittel, ist er wach geworden. Mhm. Also er kämpft dagegen an. Er ist wach geworden, warst du dann bei ihm? Ja, wir waren bei ihm. Hat er denn das kapiert, dass irgendwas mit ihm los ist und hat er euch erkannt? Nein, also er hatte die Augen zu, er hat sich dann nur mit dem Körper bewegt, er hat die Hand bewegt, er hat den Kopf, also er hat mit dem Kopf angefangen zu nicken und daraufhin sagte man uns dann auf der Intensivstation, wir sollen ihn doch jetzt bitte in Ruhe lassen, er bekommt jetzt nochmal Bonusmedikamente, damit er ruhig bleibt, weil der muss entspannen, der hat einen sehr, sehr hohen Herzschlag durch die vielen Medikamente. Mein Gott, das kann einem ja wirklich sehr, sehr leid tun, wenn man sich so einen kleinen Kerl vorstellt, der so gebeutelt ist. Ist das euer einziges Kind? Ich hatte noch ein Kind, aber der ist letztes Jahr verstorben. Der ist letztes Jahr verstorben? Genau, also Wie alt ist das Kind geworden? 80 Minuten. Bitte? 80 Minuten. 80 Minuten? 80 Minuten, ja. Ich war letztes Jahr, nochmal schwanger gewesen und bin dann wegen einem vorzeitigen Blasensprung ins Krankenhaus gekommen und nach 4 Wochen musste man dann einen Notkaiserschnitt machen, weil ich angefangen habe, also ich habe Venen bekommen, meine Werte sind ganz schlecht geworden und nach 80 Minuten ist er dann bei uns in den Armen verstorben. Aber das heißt, du hast die ganze schwere Belastung mit dem dreijährigen Jungen. Und dann auch noch das zu verkraften vom letzten Jahr. Ja. Hast du noch Energie? Jetzt gerade, nein. Also wenn ich mit Leuten rede, ich rede es irgendwo schön herum. Also ich zeige es manchen Leuten einfach nicht. Wie ist dein Verhältnis zu deinem Partner? Sehr gut. Eigentlich. Sehr gut, das heißt, ihr könnt euch gegenseitig stützen und euch auch Kraft geben. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich den nicht hätte, dann wüsste ich nicht, ob ich heute noch hier wäre. Also Cordula, nochmal, das tut mir sehr, sehr leid, was da gerade passiert mit eurem Kind. Und ich drücke von Herzen die Daumen, dass er schafft, dass er über den Berg kommt und dass er wieder, dass er sich richtig berappelt und gesund wird. Ich hoffe es. Ich möchte dir gerne noch ein kurzes oder auch ein je nachdem, ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Vielleicht hat er noch ein paar Tipps, wie du dich auch noch etwas stabilisieren kannst. Denn, wie gesagt, das absorbiert ja sehr viel Kraft im Moment für dich. Ja, okay? Gerne. Dann bitte ich dich aufzulegen und der Peter ruft dich gleich zurück. Ja, okay, danke. Alles Gute, Cordula, und alles Gute für deine Familie und deinen Kleinen. Tschüss. Ja, danke schön. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Tina und Tina ist 23. Guten Morgen, Tina. Guten Morgen. Tina, um was geht's bei dir? Ja, und zwar geht's um meinen Ex-Freund. Also wir haben zusammen ein Kind, der ist, also der Kleine ist jetzt 4 Monate alt. Vor einem Jahr hatte mein Ex-Freund mich verlassen. Mhm. Und aber wir haben weiterhin ständig Sex gehabt. Er hatte schon nach der Trennung, 8 Stunden nach der Trennung, war er mit einer Freundin von uns zusammen und ist auch jetzt noch mit ihr zusammen. Ja, und das ist einfach im Moment so eine schwierige Situation für mich, weil ich ihn halt noch über alles liebe. Also, ihr seid de facto getrennt, das Kind ist da, ist 4 Monate alt und ihr habt aber auch noch Sex. Ja. Bis jetzt quasi. Ja. Aber er ist eben mit der anderen Freundin zusammen. Genau. Ja. Und ich habe, also gestern hatten wir ein Gespräch, da war die neue Freundin auch dabei, da ist mir das dann halt jetzt rausgerutscht und jetzt darf er halt nur noch zu mir kommen, wenn sie dabei ist. Dir ist rausgerutscht, dass du gesagt hast, dass du ihn noch liebst. Ja, und dass ich noch Sex mit ihm habe. Und das, verstehe. Ja. Verstehe. Das ist natürlich nicht im Sinne der anderen Freundin, ist mir schon klar. Nein, das wollte ich eigentlich auch nicht, weil ihr tut das ja auch weh. Mhm. Wieso ist es überhaupt zu diesem Gespräch gekommen, zu dritt? Wir hatten Fußball geguckt und dann später waren sie alle weg und dann wollte Thomas mir dann sagen, warum ich mich aufreg, dass seine neue Freundin immer mein Kind auf den Arm nimmt. Und dann habe ich gesagt, ich kann das halt nicht haben und du musst halt mal gucken, wie du mich halt immer behandelst. Mhm. Da hat sie gesagt, wieso, wie behandelt er dich denn? Dann habe ich nur gesagt, das ist nicht meine Aufgabe. Und dann hat sie sich das natürlich schon so gedacht. Wie, das ist nicht deine Aufgabe? Ja, das jetzt zu sagen. Ach so. Das ist nicht meine Aufgabe, dir das zu sagen. Und dann hat sie sich das natürlich schon gedacht. Wieso hast du was dagegen, wenn sie dein Kind auf den Arm nimmt? Ich kann das einfach nicht haben, weil er hat mich halt verlassen, weil ich schwanger bin. Und 8 Stunden später ist er dann halt mit unserer gemeinsamen Freundin zusammen. Mhm. Und ich kann das einfach nicht sehen. Und das habe ich ja auch gesagt. Wie nah ist denn diese Freundschaft zwischen dir und dieser Frau? Ja, wir waren, also theoretisch haben wir uns auf Partys immer getroffen. Wir haben uns auch stundenlang unterhalten. Und wie gesagt, ich konnte mich auch immer bei ihr aussprechen, wenn mit Thomas irgendwie Stress war. Und dann hat sie auch immer Verständnis gezeigt. Mhm. Und dann im Endeffekt nimmt sie ihn mir dann sozusagen weg. Naja, sie nimmt ihn dir, er ist ja nicht irgendein Gegenstand, den sie dir wegnimmt. Er hat Nein. ja genau seinen Teil dazu beigetragen, wie sie auch. Ja, sagen wir mal so, wenn er nicht gewollt hätte, dann hätte sie nehmen können, versuchen, so viel sie wollte. Und da wäre nichts passiert. Ja. Wieso, ich habe das gerade mal so unterstellt, die Gefühle, die du noch zu ihm hast. Hast du wirklich noch tiefe Gefühle zu ihm? Ja. Ja. Warum lässt du dich dann auf diese sexuelle Geschichte noch mit ihm ein? Gerade deswegen, ich weiß es nicht, weil das ist jetzt das dritte Mal, dass so eine Geschichte ist. Davor hatte er schon mal 2 Mal was mit einer anderen und ich habe dann auch so lange ausgesessen und dann war ich halt wieder mit ihm zusammen. Aber das ist ja schon eine masochistische Tortur, der du dich da unterziehst. Ja. Steckt wahrscheinlich auch immer noch die Hoffnung hinter, je mehr du ihn an dich bindest, eben auch sexuell, desto größer ist vielleicht die Chance, dass er ganz zurück zu dir zurückkommt. Ja. Ja. Das ist eine heikle Spekulation, sage ich dir. Das ist gar nicht damit unbedingt verbunden. Und du tust dir ja einen großen Schmerz an, indem du immer wieder mit ihm zusammenkommst. Kümmert er sich eigentlich um das Kind? Ja, das macht er. Das schon? Ja, das macht er sehr gut. Hat er dir denn mal erklärt, warum er sich von dir getrennt hat und gelöst hat? Weil er kein Kind will. Und jetzt will er. Wie? Er hat sich von dir getrennt, weil er kein Kind will? Genau. Und jetzt kümmert er sich doch um das Kind? Jetzt kümmert er sich doch drum und mir sagt er, er kann jetzt nicht mit Erika Schluss machen, weil er dann wieder der Böse ist in der Freundeskreis. Weil die haben das ja auch jetzt 2 Mal mitgekriegt und dann beim dritten Mal. Was ist denn das für ein Gerede, weil er denn der Böse ist? Er muss doch das machen, was sein Herz sagt. Und nicht, was irgendwelche Leute eventuell denken könnten, wenn er das und das macht, so albern. Ja, einerseits schreibt er mir immer SMS, dass er mich liebt. Aber wenn er mich lieben würde, wäre er hätte er mich erstens nicht verlassen und zweitens, sonst wäre er ja schon länger wieder bei mir. So, das ist ein Wort. Das ist eine klare Erkenntnis. Die finde ich gut, dass du die selbst so formuliert hast. So hört sich das für mich auch an. Deswegen kann ich dir nur raten, lass die Finger von dem Typ. Das habe ich mir jetzt gesporen. Also, aber ganz, ganz definitiv, ja. Lass sexuell die Finger von dem Typ. Ja. Was dann irgendwann noch passieren könnte, steht in den Sternen. Aber dann bist du schon mal einen Schritt weiter von ihm weg und es tut dir auch wesentlich weniger weh. Ja, wenn, dann müsste er einen Schlussstrich ziehen. Genau. Dazwischen. Genau. Und sexuell wird dann auch erstmal nichts laufen. Entweder er entscheidet sich für mich oder dann halt nicht. Genau. Sind wir uns einig? Ja. Ja. Tina, also mach es so. Ich glaube, es ist wirklich in deinem Sinne und es ist für dich gut, wenn du da klare Grenzen ziehst und sagst, was du willst beziehungsweise was du nicht willst. Ja. Ich wünsche dir viel Glück damit und dabei. Ja, danke schön. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, danke. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Ursula. Ursula ist 70 Jahre. Hallo, Ursula. Hallo? Hallo? Ursula, hörst du mich? Hallo, ja. Sehr, sehr gut. Ich höre dich auch. Du klingst ein bisschen verschwommen. Kannst du den Hörer mal gerade so vor den Mund halten? So? Ja, das weiß ich. Ist besser? Nee, ist nicht besser. Dann liegt es in der Leitung. Um was geht's denn bei dir? Ach, mir geht's um das Schlafen. Bitte? Um mein Schlafen geht's. Um dein Schlafen? Ich kann nicht schlafen. Seit wann? Ach, schon Jahre. Wie viel schläfst du denn? Eine Stunde, zwei, manche Nacht gar nicht. Eine Stunde oder zwei und manche Nacht? Weil ich kann nicht einschlafen und ich kann nicht durchschlafen. Wenn das über Jahre so geht, stelle ich mir vor, dass du dich doch eigentlich völlig, also wie gerädert fühlst. Und Bin ich. Ein Nervenbündel bist. Ja, ja. Ich reg mich über alles auf, ich schimpf. Lebst du alleine? Nein. Mit wem lebst du? Mit meinem Mann. Seit Jahren, sagst du, geht das schon so? Ja, zuerst habe ich immer gedacht, das ist die Schichtenarbeiten und alles. Und da habe ich schon immer die Tabletten gegessen, Schlaftabletten, Radidurm, 3, 4, 5 Stück. Und jetzt arbeite ich nicht mehr. Bitte geht es auch nicht. Ich habe nur Schlaftabletten. Ach, du warst früher Schichtarbeiterin? Ja. Wie viele Jahre? Ich habe also von 15 Jahren angefangen bis 93. Also 50, über 40 Jahre. Ja. Über 40 Jahre Schichtarbeit. Und 10 Jahre war ich davon in der Galvanik. Das kann natürlich sein, dass das schon eine Nachwirkung hat, wenn man so lange Schicht gearbeitet hat. Das geht natürlich extrem an die Gesundheit. Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt auch in den letzten Jahren mit Ärzten darüber gesprochen hast. Viele. Und was haben die dir gesagt? Was haben die dir geraten? Ja, Schlaftabletten kriege ich verschrieben. Ich kaufe sie manchmal selber. Und nimm Schlaftabletten, aber die helfen auch nicht. Das heißt, du kriegst eine Stunde, eineinhalbe, zwei höchsten und dann ist Schluss. In der Tat, wenn du Schlaftabletten verschrieben bekommst, gehe ich mal davon aus, dass die schon ziemlich hoch dosiert sind, kannst du auch nur 1 oder 2 Stunden schlafen? Ja. Und wenn ich oft, kann ich gar nicht einschlafen. Ich bin heute um 9:30 zu Bett und war um 12:45 noch auf. Und ich wollte gestern schon anrufen, aber heute habe ich mir doch einen Mut gemacht. Ich gucke jede Nacht diese Sendung von dir. Weil wir nur spät in der Nacht sind und du arme nicht schlafen kannst. Und dann, weil ich nicht schlafen kann. Ja. Mein Mann schläft in der Küche. Ja. Damit ich ihn nicht störe und er mich nicht stört. Habt ihr deshalb auch schon mal Reibereien, ihr beiden, weil das so schwierig ist mit dir? Ja. Was sagt er denn zu dir? Zu der Angelegenheit. Wir können das nicht mehr weitergehen. Das ist schlimm. Dein Hausarzt, hat er dir nur Tabletten verschrieben, sonst nichts weiter? Na, jetzt habe ich in der Mieten zum Psychologen, aber da war ich auch schon ein paar Mal und da kriege ich auch immer nur Tabletten. Und wenn die nicht helfen, kriege ich immer eine neue Tablette, immer eine stärkere. Mhm. Und dann ist es immer so schlecht. Ich habe da viel Migränen, ja. Kopfschmerzen. Ja. Das ist natürlich jetzt für einen Außenstehenden und für mich sowieso ganz schwer, da was zu sagen, weil das können natürlich ganz viele Ursachen sein. Und die Ursachen, wenn ich zum Arzt gehe, da wird nichts festgestellt. Da kriege ich wieder Tabletten. Mhm. Ich weiß nicht, in welcher Gegend du wohnst. Im Vogtland. Im Vogtland. Mhm. Mhm. Ideal wäre für dich eine Untersuchung in einem Schlaflabor. Ich weiß nicht, Da warst du auch schon? Da war ich schon mal, dreimal. Dreimal schon im Schlaflabor? Dreimal. Und was haben die gesagt? Einmal, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, das weiß ich. Und ich habe einen Schrein gekriegt von Doktor. Ich hätte die ganze Nacht geschlafen, wäre einmal kurz wach gewesen und wäre wieder eingeschlafen. Und daraufhin habe ich den Arzt einen Brief geschrieben. Und meine Telefonnummer mit rein. Und da hat der Doktor mich angerufen und hat gesagt, die Schwester hätte erzählt, ich hätte geschlafen und wäre kurz wach gewesen und wäre wieder eingeschlafen. Aber und das, dann hab ich das, das kann man ja nicht nur aufgrund einer Erzählung sagen, sondern da ist man doch an Geräte angeschlossen in so einem Schlaflabor. Ja. Und die Geräte haben das auch so angezeigt, dass du geschlafen hast? Die werden das gar nicht angeguckt haben, finde ich. Ach so. Ach so. Also da hast du dich... Ja? Bitte? Ja, bitte, erzähl weiter. Der Arzt hat mir dann am Telefon gesagt, dass das die Schwester ihm gesagt hätte, ich hätte geschlafen, war kurz wach und bin wieder eingeschlafen. Ja, ja. Ja, ja. Und da habe ich zum Doktor gesagt, ich möchte einen anständigen Bericht und habe bis heute, das ist 95 gewesen, noch keinen Bericht. Ach, das ist 95 gewesen, lieber Herr. Ja. Das, ja, da müssen wir, da muss aber nochmal neuer Anlauf ran. Und dann war ich vor 4 Jahren und vor 5 Jahren war ich noch einmal irgendwo anders. Und da haben sie gesagt, ich habe wenig geschlafen, war immer wach, aber ich habe keinen Aussetzer und keinen Schnarchen. Hm. Und also du warst jetzt nochmal in einem Schlaflabor? Zweimal schon? Zweimal. Mhm. Und das Resultat des zweiten Schlaflabors war, da haben die schon gesehen, dass du nicht gut geschlafen hast? Ja. Und was haben die dir geraten und empfohlen? Die haben gesagt, ich habe keinen Aussetzer und keinen Schnarchen. Ich wäre da verkehrt. Ich müsste da woanders hin. Und wohin? In ein anderes Schlaflabor. In ein anderes? Und da haben sie mich wieder fortgeschickt zum Physiologen und da habe ich wieder Tabletten gekriegt. Und wenn die Tabletten nimm, dann kriege ich Magenschmerzen und da wird es mir immer so schlecht. Also ich merke, das ist ein komplizierter Fall, den wir gar nicht, überhaupt nicht hier auf dem Sender verhandeln können. Hm. Da ist ja nun viel, hängt eine ganze Menge dran und es ist sehr komplex. Wir werden dich jetzt zurückrufen, Ursula, und in aller Ruhe im Hintergrund sprechen, dir adäquat eine ordentliche Hilfe noch an die Hand zu geben. Das tut mir leid, das ist ja nun wirklich eine schwere, schwere seelische Belastung, wenn man nicht schlafen kann, das ist die Hölle. Da kann man Menschen mit foltern, mit Schlafentzug. Schlimm. Ganz schlimm, ist mir völlig klar. Ich bin so in Nervenbinde so. Das glaube ich. Ich habe also nichts mehr Lust, was zu tun. Na klar. Gut, liebe Ursula, bitte auflegen und wir melden uns gleich bei dir wieder. Danke, Dominik. Alles Danke. Gute. Tschüss. Vielen Dank. Gerne, Danke. Tschüss. Tschüss. Und um 1.24 Uhr begrüße ich herzlich Uwe und Uwe ist 49. Hallo Uwe. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Uwe. Was ist dein Thema? Gerade im Fernsehen verfolgt so weiter. Bei mir ist das Problem, meine Frau hat Krebs, die hat Mundbodenkrebs. Die hat, bitte, was für ein Krebs? Mundboden. Mundbodenkrebs. Ja. Und ist seit 8 Tagen im Krankenhaus. Mhm. Und da haben sie ihr den Mundboden rausgenommen. Was genau ist Mundboden? Ist das der Bereich unter der Zunge? Ja, genau. Ich habe das vorher auch nicht gewusst. Mhm. Sie haben unten alles rausgenommen, haben von der Zunge auch was weggeschnitten und haben ihr dann vom Unterarm Haut eingesetzt und haben dann vom Oberschenkel Haut genommen, die haben sie wieder auf den Arm gesetzt. Also die Operation hat 12 Stunden gedauert. Mhm. Und die Haut von dem Arm ist eingesetzt worden in den Mund, in den Unter? Ja, genau. Ja. Ja, genau. Wie hat sich dieser Krebs bemerkbar gemacht? Ja, sie hatte am Anfang gedacht, sie hat Halsschmerzen. Dann hat sie gedacht, dass sie Zahnschmerzen hat vom Weisheitszahn, ist zu meiner Zahnärztin gegangen und die hat ihr dann gesagt, da ist nichts, aber sie möchte sie sofort, dass sie mal in die Zahnklinik geht. Mhm. Und da sind wir hingefahren und dann hat die Frau Doktor sich angeguckt und ein Professor. Mhm. Und der Professor hat gesagt, es ist Krebs. Mhm. Nur vom Anschauen? Ja. Mhm. Und er hat da reingefasst und hat gesagt, es ist Krebs. Mhm. Haben sie ihr, und sie haben ihr auch vorne die Knochen weggenommen. Also die Zähne und die Knochen weggenommen vorne unten. Mhm. Ach, die Zähne sind auch weg unten? Ja. Also ein großer, gravierender Eingriff. Ja. Wie geht's denn deiner Frau jetzt heute? Ja gut, ich war heute nicht da. Ich muss auch im Zwei-Schicht-System arbeiten, aber ich fahre morgen wieder hin. Meine Tochter fährt immer hin. Jeden Tag. Wir treffen uns auch und ich sag mal, den Umständen springen gut. Kann sie sich denn bemerkbar sprechen? Kann sie doch wahrscheinlich nicht. Alles schreiben. Alles schreiben und sie kann natürlich auch nichts essen. Das ist wahrscheinlich eine Kunst. Ja, echt flüssige Nahrung durch die Nase, da ist ein Schlauch und aber dann verträgt sie das nicht und dann verträgt sie das nicht und ist nicht so schön. Mhm. Wie alt ist deine Frau? Oh, die wird 49. Ja. Das Schöne ist, ich sag das schön, aber meine Tochter heiratet in 3 Wochen. Und ja, das ist schön und auch gleichzeitig dann wieder traurig. Sie bleibt noch 3 Wochen wohl im Krankenhaus und aber sie hat vorher gesagt, sie möchte nicht, dass die Hochzeit abgeblasen wird. Mhm. Wurde denn darüber nachgedacht, die Hochzeit vielleicht zu verschieben? Von meiner Tochter ja, von meiner Frau nicht. Mhm. Also es bleibt bei der Planung, beim alten Termin. Ja. Kann man da so entspannt feiern? Ich könnte das nicht. Garantiert nicht. Garantiert nicht. Wir wollen das so machen. Ich habe ja ich. Aber warum verschiebt ihr sie da nicht? Das wäre doch möglich. Wir haben, ich sag mal so, das Glück, ich bin ein Zwilling, wir sind Zwillinge und da haben wir gesagt, mein Zwilling war ja auch bei mir, dann haben wir gesagt, wir wollen nächstes Jahr die Feier machen und sie sollen nur heiraten, Mittagessen und dann Schluss. Mhm. Das andere wollen wir nächstes Jahr machen dann. Verstehe ich jetzt nicht, mit dem Zwilling, was heißt, du hast einen Zwillingsbruder, oder was? Ja, ich habe einen Zwilling, genau. Ja? Ich habe einen Zwilling und habe einen Zwillingsbruder, also ich bin in der glücklichen Lage. Ja, und was hat das jetzt mit der Terminverschiebung zu tun? Dass wir gesagt haben, wir feiern nächstes Jahr und sie soll, aber meine Frau hat gesagt vorher, dass sie das nicht machen soll, also sollen wir, sie soll heiraten. Ja, habe ich schon verstanden. Mhm. Und sie hat ja auch 2 Kinder schon und also wie auch immer. Ihr feiert jetzt ein bisschen und nächstes Jahr nochmal, oder wie? Wir feiern im Prinzip gar nicht, aber sie soll heiraten und wir machen das nächstes Jahr, denn die große Feier haben wir gesagt. Ja. Das war so unser Ziel. Ja. Wie geht denn deine Frau jetzt mit dieser schweren Erkrankung um? Ah, meine Frau ist stark. Mhm. Also muss ich sagen, sie hat nur einen Wunsch immer, dass sie wieder rauskommt aus dem Krankenhaus. Und habe ich gesagt, bleib ruhig und Reha kommt ja auch noch und du musst das und das machen. Also 3 bis 5 Wochen, haben sie gesagt, dauert das. Mhm. Aber es ist eben eine Situation, wo meine Tochter und ich sagen, ich habe auch noch einen Sohn. Mhm. Aber meine Tochter und ich, wir sind ja jeden Tag da dann und meine Tochter sowieso. Wir haben gesagt, bleib erstmal drinne und dann Reha und dann... Ja. Sie läuft schon wieder, sie rennt da mit uns durch die Gegend und... Du sagst, sie ist stark und sie nimmt dieses gut im Nehmen. Wie ist es denn bei dir? Wie ist es für dich? Na gut, ich gehe jeden Tag arbeiten. Ich muss 6 Tage die Woche arbeiten. Mhm. Ich habe meinen Urlaub übernächste Woche weggegeben. Was heißt weggegeben? Ja, ich muss jetzt ein Jahr durcharbeiten bis September, wo wir Urlaub geplant hatten nochmal in der Türkei und... Ja, ich arbeite 6 Tage die Woche und das ein Jahr lang schon, ne? Also das ist... Okay, das war jetzt keine Antwort auf meine Frage, wie du damit umgehst, dass deine Frau so schwer krank ist. Ja gut, was soll ich da jetzt sagen, ne? Ja. Also, ich hab, als das rauskam, die Diagnose kam, bin ich zu meinem Hausarzt gegangen. Mhm. Und da hat er mir Antidepressiva verschrieben, also gegen Depression was. Mhm. Hat aber auch gleich gesagt, sagt er, 3 Tabletten am Tag sind okay, sagt er, aber fang mal an mit eine halbe morgens, eine halbe abends. Mhm. Und das habe ich auch gemacht. Ich, seit 3 Tagen nehme ich gar keine mehr. Mhm. Ich bin, muss ich dazu sagen, ich bin mal 16 Jahre zur See gefahren, also ein bisschen härter habe ich auch in mir und ich muss damit leben erstmal. Mhm. Hat der Krebs irgendwo im Körper schon gestreut? Das hoffen wir nicht. Ja, das wird man doch wahrscheinlich schon irgendwie mal untersucht haben. Die Ergebnisse kommen Anfang nächster Woche. Ach so. Und es ist soweit, dass sie haben ja, wie gesagt, von der Zunge was weggenommen und die Knochen unten raus. Und wir hoffen, dass das nicht ist, aber ja. Dann müssen wir abwarten. Wird sie, was haben die Ärzte ihr so erklärt? Kann man danach wieder relativ normal sprechen und essen und so? Sie hat eine Logopädin, die ihr schon so eine Stäbe, mit dem man dir im Mund guckt, die muss sie zwischen die Lippen nehmen, muss sie zusammenhalten. Ach so, das zu trainieren. Ja, das ist also schlucken und sprechen, wurde gesagt, muss sie wieder lernen. Mhm. Aber also wir hoffen, dass das klappt und sie ist sehr stark auch und meine Tochter sowieso und das wir glauben, dass das alles wieder wird. Ja, das hoffen wir dann aber wirklich sehr und drücken euch den Daumen. Ja. Ich stelle mir das für deine Frau auch sehr extrem schmerzhaft vor. Es ist ja schon schmerzhaft, wenn man nur mal so zum Zahnarzt geht, aber wenn man alles unten rausgenommen bekommen hat, inklusive die Knochen und die Zähne auch noch, ist das schon ein krasser Eingriff. Ich meine, sie hat ja das, ich sag mal, ist kein Glück, aber es ist ja so, im Krankenhaus ist es ja so, man kriegt ja Schmerzmittel gegen alles, ne? Mhm. So, solange man da drin ist. Und sie bleibt ja, also man hat gesagt, 3 bis 5 Wochen. Mhm. Und, du meinst, durch die Schmerzmittel ist das gut abgefedert, dass sie das gar nicht so mitbekommt? Ich hoffe es. Dann ist es vielleicht dann schon abgeklungen, wenn... Ich hoffe es. Ich musste heute bis 9:45 arbeiten heute Abend und ich war, gestern war das, Entschuldigung, ich war vorgestern da und da sagte meine Tochter schon beim Hinfahren, die habe ich abgeholt. Mhm. Und dann sagte sie, Mutti war gestern nicht so gut drauf, aber wie wir reinkamen, die stand am Bett und ist uns gleich entgegengekommen und wollte loslaufen. Also gutes Zeichen. Ja, ist eine ganz starke. Hat jemand erklärt, woher oder was vielleicht eine Ursache für diesen Krebs sein kann? So richtig nicht. Ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das vorher noch nie gehört, diesen Krebs. Mhm. Aber als ich das gehört habe, als die Prognose, also die Diagnose stand, habe ich über Freunde erfahren und ich kenne sehr viele. Ich habe von einem Taxifahrer und von anderen Leuten erfahren und meine Tochter hat erfahren von ihrer Arbeitskollegin. Im Dorf war eine Frau, die hat das gehabt und mein Kumpel hat gesagt, der eine Taxifahrer hat das auch gehabt und das ist gut geworden. Also seitdem habe ich schon bestimmt 8-9 Mal gehört, dass das so Ich habe das vorher gar nicht gehört. Hat deine Frau geraucht früher? Ja. Ja. Sogar stark geraucht. Ja. Das muss ich dazu sagen. Vielleicht ist das eine Ursache. Ja. Kann sein. Haben die Ärzte im ersten Moment auch gesagt, aber der Stationsarzt hat mir gesagt, dieses Rauchen ist im Endeffekt wohl nicht die Ursache, aber sie fragen immer wegen dem Rauchen, wenn sie da in Schlaf gelegt wird. Wegen der Narkose. Ah, ja. Haben sie gesagt, aber ob das nur davon kommt, ich weiß nicht. Ich habe sie gestern gefragt, am Fahrstuhl war sie ja mit. Ich sage, hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass du wieder rauchen willst? Und hat sie gesagt, nein. Ja, da wollen wir auch hoffen, dass sie das nicht wieder anfängt. Ich rauche 1-2 Zigaretten am Tag. Ich rauche eigentlich gar nicht. Mhm. Und ich habe auch zu ihr gesagt, ich sage, Mutter, lass es. Mhm. Uwe, wir drücken die Daumen, dass deine Frau wieder richtig gesund und fit wird. Danke dir. Ganz viele Leute denken jetzt an sie und wir wünschen ihr das Allerbeste und dass sie wieder richtig auf die Beine kommt. Und ich freue mich, dass ich da mal durchgekommen bin bei dir. Bestell schöne Grüße von uns. Das mache ich. Alles klar, danke. Alles Gute, Uwe. Tschüss. Ciao. Ciao. Hier ist Natalie. Natalia. Natalia, 23. Ja, Natalia. Natalia, entschuldige. Natalia. Um was geht's bei dir? Ja, Domia, es geht um meine Mutter. Und zwar ist es so, dass meine Mutter ein Alkoholproblem hat. Das besteht mindestens auf jeden Fall seit 23 Jahren. Also ich bin 23 Jahre alt und ich weiß auf jeden Fall, dass sie darüber hinaus auch schon ein Alkoholproblem hat. Und ja. Also vor dir schon hatte. Ja, genau, vor mir schon hatte. Und ich habe auch noch eine Schwester, die ist älter. Und ja, in der Schwangerschaft, klar, hat sie ja natürlich auch Alkohol konsumiert und ja, auf jeden Fall habe ich so das Gefühl, ich komme auf einmal überhaupt nicht mehr mit dieser Situation zurecht. Irgendwie wohnst du noch zu Hause? Ich bin zum Glück vor einem Jahr ausgezogen, weil ich in einer anderen Stadt studiere, aber es ist so, dass ich jede Woche am Wochenende nach Hause fahre und über ein Wochenende dann bei meinen Eltern bleibe. Das heißt, die Eltern leben noch zusammen? Genau, die leben noch zusammen. Das bedeutet auch, dass du deine Mutter nur letztendlich als Alkoholikerin kennst. Ja, kann man auch sagen. Und wenn sie betrunken ist, hat sie auch ein ganz anderes Wesen und ist. War sie oft als Kind, als du Kind warst, betrunken? Ja, und zwar so sehr, also dass sie kaum mehr ansprechbar war. Und als Kind hatte ich da so oft irgendwelche Bilder, wo ich wirklich dachte, meine Mutter, die ist jetzt gerade tot. Und was ja für ein Kind schlimm ist und man große Angst hat, wenn die Mama so, ja, so schwer angeschlagen ist, dass man denkt, sie ist tot. Das ist ja schlimm für ein Kind. Ja, klar. War sie denn, oder in all diesen Jahren, hat sie mal etwas versucht, von dieser Sucht wegzukommen? Also sie hat uns immer wieder versprochen, ja, ich mache das nicht mehr und ich werde das sein lassen, aber die Sucht ist so groß, sie kann gar nicht anders. Und okay, ein Versprechen ist ein Versprechen. War sie mal in der Klinik zum Beispiel? Ja, sie wollte es immer mal wieder getan haben, aber letztendlich... hat sie es nie getan? Nein, hat sie nicht. Sie hat in 23 Jahren keinen einzigen Klinikaufenthalt gemacht? Nein. Das finde ich schlimm. Das finde ich richtig schlimm, muss ich dir sagen. Was sagt denn dein Vater dazu? Ja, mein Vater, der ist, ich weiß nicht, man sagt, glaube ich, in dieser Fachsprache Co-Abhängiger. Ja. Also er ist auf jeden Fall nicht davon betroffen, das ist schon mal sehr gut, aber... er versucht diese Situation noch zu kontrollieren, aber weiß eigentlich, dass er gar nicht kontrollieren kann. Also ja, da werden dann irgendwelche Flaschen versucht zu verstecken, und aber er kann es gar nicht kontrollieren. Hast du so einen Überblick? Weißt du, wie viel deine Mutter trinkt und was sie genau trinkt? Ja, also es ist unterschiedlich. Also das waren schon mal 2 Likörflaschen komplett. Pro Tag? Pro Tag, ja. Also was für ein Likör? Das war meistens ein Kräuterlikör. Wo ich dazu sagen muss, sie hat mir immer selber gesagt, dass sie das gar nicht mag, also aber trotzdem trinkt. Was ich auch schon merkwürdig finde. Auch komisch, hört man selten. Also habe ich bisher selten gehört, dass jemand nur mit Likör sich immer besäuft. Ja, es ist nicht nur Likör, also man findet eigentlich alles Mögliche über Sekt und Prosecco und was du dir eigentlich vorstellen kannst. Trinkt sie denn, ist sie so eine Trinkerin, die den ganzen Tag so ein Level haben muss, oder gibt sie sich auch ab und zu mal richtig die Kante? Das ist eigentlich unterschiedlich, aber... aber es vergeht kein Tag, wo sie mal nichts trinkt. Doch, also es kann durchaus auch mal passieren, dass sie auch mal 1-2 Tage nüchtern ist. Das kommt aber auch darauf an, wie weit man es quasi kontrollieren kann. Wenn zum Beispiel Wochenende ist, dann kann mein Vater das natürlich besser überblicken. Aber unter der Woche ist er natürlich berufstätig und dann geht es natürlich nicht. Wie viele Kinder seid ihr insgesamt? 2, also ich habe noch eine Schwester. Die ist wie alt? 27. Du bist 23, 27. Die hat das dann ja auch genauso alles erlebt, wie du auch erlebt hast. Genau. Wenn du mit deiner Mutter redest, oder wenn ihr, du, deine Schwester, wenn ihr mit eurer Mutter redet und ihr sagt, du bist Alkoholikerin, was sagt sie dann? Das ist auch immer sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite gibt sie es zu und sagt auch, dass sie ein Problem hat, und auf der anderen Seite wird sie aggressiv und sagt, das stimme gar nicht und sie wird überhaupt gar keinen Alkohol konsumieren. Das kommt immer so ein bisschen auf ihre Gefühlslage an. Sagt dein Vater ihr das klar ins Gesicht, du bist Alkoholikerin? Ja, mein Vater sagt ihr das immer wieder, dass sie ein Problem hat und dass sie doch mal bitte was tun soll. Das sagt er seit einem Vierteljahrhundert. Ja. Gab es schon richtig Streit zu Hause deswegen? Ja, es gibt immer mal wieder richtig Streit deswegen. Mein Vater droht auch immer damit, sie zu verlassen, aber er wird es natürlich nie tun. Und er versucht halt mit allen Mitteln irgendwie sie dazu zu kriegen, dass sie wirklich sagt, dass sie jetzt eine Therapie mal macht. Aber es funktioniert einfach nicht. Ja, diese Mittel sind längst alle ausgeschöpft, und das einzige Mittel wäre wahrscheinlich, dass er geht. Das wäre das Radikalste, durch das man sie vielleicht wachschütteln könnte. Du hast gerade gesagt, dass du jetzt mit der Situation irgendwie nicht mehr richtig klarkommst. Obwohl du gar nicht mehr zu Hause wohnst. Genau. Das kann ich aber auch verstehen, will ich dir mal sagen. Natalia. Das kann ich aber auch wirklich sehr gut verstehen. Ich versuche mich immer in dich hineinzuversetzen, was das bedeutet, wenn man das ganze Leben, die Kindheit, die Jugend, alles nur erlebt hat unter dem Zeichen dessen, dass die Mutter Alkoholikerin ist. Entschuldigung. Das macht einen ja auch fertig. Ja, klar. Das macht einen ja auch zornig, oder? Ja, vor allem diese Machtlosigkeit. Ich habe auch schon alles versucht, aber... Deswegen sagte ich das gerade zu dir, mich würde es maßlos zornig machen auf deine Mutter. Ja. Wie kann man denn über 20 Jahre sich in einer Sucht so gehen lassen, man hat die Verantwortung, zwei Kinder großzuziehen, und unternimmt nicht ein einziges Mal einen Versuch, in eine Klinik zu gehen, wenn sie es mal einmal zumindest versucht hätte, aber gar nichts gemacht zu haben, finde ich unglaublich. Wie willst du dich jetzt weiter verhalten? Schwierige Sache. Ja, also ich habe schon mal versucht, es gibt ja so Selbsthilfegruppen für Angehörige von Alkoholikern. Mhm. Ich war da auch einmal. Irgendwie ist das nicht so das Richtige für mich gewesen und ich weiß nicht genau, also ich bin dann da auch nicht mehr hingegangen. Und kannst du es erklären, was dir da nicht gefallen hat? Ja, und zwar ging es irgendwie darum, dass man sich bewusst machen soll, dass man den Betroffenen nicht helfen kann. Und mir geht es eigentlich eher darum, um Lösungen zu finden. Und diese Gruppe, die war darauf ausgelegt, dass man selber einfach besser mit dieser Situation zurechtkommen kann oder sollte. Und ich möchte halt einfach irgendwie dieses Problem beheben. Das kannst du nicht beheben. Da hat die Gruppe schon völlig recht. Das ist natürlich normal, dass du das denkst als Tochter, dass du helfen willst und dass du es beheben kannst. Du kannst es nicht beheben. Der einzige Mensch auf der Welt, der es beheben kann, ist deine Mutter. Ja. Und alle Aktivitäten, ihr helfen zu wollen, sind letztendlich zum Scheitern verurteilt. Was könnten das für Aktivitäten sein? Letztendlich Entscheidung treffen, ich bin abhängig, ich bin suchtabhängig, ich schaffe es nicht rauszukommen, ich muss in eine Klinik. Ganz einfach, das ist es. Das ist die Hilfe. Alles andere ist Quatsch. Ja. Alles andere ist kompletter Unsinn. Und alles andere zieht die Angehörigen, das sagen ja auch immer die Angehörigen von Alkoholikern, ziehen die Angehörigen mit runter. Und oftmals ist der radikale Bruch zu einem Süchtigen die beste Therapie letztendlich für den Süchtigen, weil der dann so eine Panik kriegt und ihm das so klar wird, in welcher Situation er sich manövriert hat, dass das letztendlich die Hilfe ist. Aber das ist natürlich hart, wenn man sagt, ich breche mit dir. Ich breche mit dir und komme erst zurück, wenn du therapiert bist. Ja, klar. Auf jeden Fall, wenn ich mir so überlege, also ich denke auch nicht, sie ist jetzt mittlerweile 55, ich glaube nicht, dass sie einfach jetzt den Wandel bekommt und sagt, ja, ich habe ein Problem, ich ändere mich. Na, warum nicht? Warum nicht? Meinst du, sie ist zu alt dafür? Nee. Auch wenn sie so lange in der Sucht drin steckt, okay, das ist natürlich schwierig, zugegeben. Aus einer Sucht rauszukommen? Niemals. Nein, zu spät nicht, aber ich denke mir einfach, wenn jemand schon seit 30 Jahren alkoholabhängig ist, ist die Chance, dass plötzlich ändern will, nicht gerade hoch. Nein, aber vielleicht, sie hat das ja auch alles so mitgekriegt, dass der ihr Ehemann schimpft und dann bleibt er doch wieder da und er schimpft und dann bleibt er doch wieder da und genauso bei euch auch. Es läuft ja alles irgendwie immer so weiter. Also ich kann dir nur sagen, auch aus meiner Erfahrung hier, du wirst ihr nicht helfen können. Lass es sein, weil es dich noch weiter mit reinzieht und runterzieht. Verhalte dich ihr gegenüber radikaler, aber auch konsequent radikal. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, eine Hoffnung, dass sie auch jetzt noch nach so vielen Jahren wach wird. Ja. Mehr kann ich dir nicht sagen. Da hat die Gruppe, bei der du warst, glaube ich, das sehr richtig formuliert auch. Okay. Sehr schwer, ich weiß, alles leicht gesagt, ist mir völlig klar. Aber ich glaube, die Richtung, das ist die richtige Richtung. Ja. Viel Glück für dich und viel Kraft für dich. Dankeschön. Meine Liebe, tschüss. Tschüss. Ciao. Und hier ist Peggy. Peggy ist 31. Guten Morgen, Peggy. Guten Morgen. Guten Morgen, Peggy. Was ist dein Thema? Ja, ich habe eine Tochter, die ist jetzt 6 Monate alt und ist aus einer Vergewaltigung entstanden. Mhm. Allerdings muss ich dazu sagen, ich war vorher 2 Jahre mit diesem Mann zusammen, mhm. wo er nie gewalttätig war, mhm. auch nie Gewalt mir gegenüber angewendet hat. Und wir haben uns dann getrennt, weil er mich betrogen hat. Mhm. Oder ich habe mich getrennt. Sind dann auch 4 und 5 Monate wirklich voneinander getrennt gewesen. Das war ganz gut, weil er 200 Kilometer von mir entfernt gewohnt hat. Mhm. Und ja, wir haben es dann auch nicht so gesehen. Das war für mich in dem Moment gut und mussten uns dann aber treffen. Und ich habe auch gedacht, das geht nach der Zeit. Ja. Ja. Haben uns dann getroffen, weil wir noch einiges aus zu Wallbüsern hatten, zwecks Auto und weil sein Auto über mein Auto lief und so weiter, mhm. auch zwecks geldmäßig. Wir hatten da so ein bisschen was zwischen uns abzumachen. Und ja, dann ist halt diese Situation passiert. Was war das genau? Wir hatten vorher immer so ein bisschen, hört sich jetzt vielleicht doof an, aber immer so ein bisschen gespielt miteinander, auch im sexuellen Bereich. Mhm. Und haben ich habe dann halt gesagt, nein und ich will nicht. Und er hat dieses Nein, ich will nicht, diesmal nicht ernst genommen. Ach so. Also er war... Ach so, das ist innerhalb eines Rollenspiels quasi passiert, kann man das genau, so sagen? Genau, also wir hatten das so, diese Rollenspiele oder dieses bisschen Zicken dann dabei, mhm. ja, das hatten wir in unserer Beziehung. Kann das sein? Sicher. Das heißt, er wusste das... Aber er hat anders aufgefasst. Ja, das heißt, ihm war das in dem Moment gar nicht so klar, dass das... Genau, aber ihm hätte es eigentlich bewusst sein müssen in dem Moment, wo ich auch geschrien habe und geweint habe und auch gesagt habe, er soll das lassen. Mhm. Und es habt ihr das denn früher im Rollenspiel auch schon mal gemacht, dass du Nein, gar nicht. Mhm. Und ihm ist eigentlich hätte bewusst sein müssen, weil ich habe ihm auch weh getan. Ja? Mhm. Also ich habe ihn auch geboxt und gekratzt und mich versucht irgendwie zu wehren und es irgendwo nicht ernst genommen hat. Ja, als es dann vorbei war, wie war die Stimmung denn da? Ich habe mich dann eigentlich verkrochen und in meine Decke eingewickelt und er hat dann erst dann gegangen. Also es war eine sehr, wie soll ich das sagen, herrische Situation, so ungefähr, ich habe jetzt das bekommen, was ich will oder was ich wollte, ja. Und, von seiner Seite ja, aus. Ja, genau. Und dann ist er halt, er ist dann auch gegangen, ja. Mhm. Und ich habe mich dann auch total dreckig gefühlt und habe meine Freundin angerufen und die meinte dann so, nein, du musst jetzt zum Arzt und habe mir das dann auch attestieren lassen im Krankenhaus, mhm. Weil dadurch, dass ich mich gewehrt habe, mhm. Hatte ich natürlich auch gewisse Verletzungen und er hat halt... Also das ist alles, das ist dokumentiert. Hast du denn die Pille danach dann auch bekommen? Ich habe in dem Moment gar nichts bekommen. Ich war so, dass ich darüber gar nicht nachgedacht habe. Im Krankenhaus, muss ich ganz ehrlich sagen, Domian hat mich dann niemand nachgefragt. Auch niemand darauf aufmerksam gemacht? Nein, mhm. also ich war selber so durcheinander. Mhm. Ich bin dann auch gar nicht erst mehr zum Arzt. Ja, ich habe mich dann auch so ein bisschen verkrochen in mir selber. Mhm. Also und habe dann aber irgendwann gemerkt, hey, halt, hier stimmt irgendwas nicht. Hast du denn gemerkt hast, dass du schwanger bist? Genau. Was war das Schock? Da war Angst. Angst. Und da habe ich mir gedacht, nein, und ich wusste ganz genau, ich habe in der Zeit mit niemand anders geschlafen. Ja. Hast du ihn denn angezeigt? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Er ist auch vor Gericht und er ist auch vor 4 Monaten mit einem Freisteller ins Gefängnis gegangen. Ich ich möchte zu diesem Mann auch keinen Kontakt mehr, weißt du? Und das Problem, ich muss ein bisschen unterbrechen, ja. Aber er weiß, dass da ein Kind ist, das weiß er inzwischen. Natürlich weiß er das, denn es gab auch einen Vaterschaftstest, den seine Eltern ja erwürgt haben, sage ich jetzt mal, weil die wirklich hundertprozentig wissen wollten, dass es seine Tochter ist. Und den gab es und er weiß auch, dass er eine Tochter hat. Er hat das Kind aber noch nie gesehen. Nein. Wie ist denn das für dich? Dieses Kind ist jetzt letztendlich in einem Gewaltakt entstanden, durch einen Gewaltakt, in einer für dich schlimmen Situation. Genau. Kannst du das Kind denn annehmen? Domian, ich liebe dieses Kind. Ah ja, das egal, was da passiert ist. Ich habe auch, das wollte ich dir ja gerade erzählen, ich habe auch in dem ersten Moment drüber nachgedacht und war auch bei der AWO und habe mir wirklich Papiere geholt, weil ich gesagt habe, ich kann dieses Kind nicht kriegen. Mhm. Und dann hat mir diese Ärztin gesagt, ja, der letzte Termin, weil ich da wirklich schon, ich war in der 10. Woche schwanger, als das festgestellt, in der 9. Woche schwanger, als das festgestellt wurde. Mhm. Und sie hat dann zu mir gesagt, an dem Donnerstag, wenn sie am Montag nicht kommen, wäre das der letzte Termin, also dann können wir nichts mehr machen. Ja. Und ich habe das ganze Wochenende hin und her, ich konnte nicht schlafen, ich habe hin und her überlegt und gedacht, was kann dieses kleine Krümel dafür? Gar nicht. Mhm. Ja, es gab auch irgendwann mal Zeiten, da war ich mit ihm super glücklich. Ich wollte sagen, das ist ja noch ein Unterschied, wenn das jetzt ein Fremder, ein Vergewaltiger auf der Straße gewesen wäre. Dann ist das ja noch was anderes. Ich denke, dann hätte ich es auch nicht bekommen. Ja, dieser Mann, du hast ja mit diesem Mann auch gute Zeiten erlebt. Ja, genau. Eine Mal war nun sehr schlimm, aber hat ja auch eine gute Vergangenheit. Ich verstehe den Gedankengang. Und das ist sehr schön, das toll, dass du das Kind jetzt so annehmen kannst. Ich liebe dieses Kind. Ich liebe, wenn sie mich anlacht, morgens bin ich die glücklichste Mama überhaupt. Und ich liebe dieses Mädchen. Ja. Hat er denn nochmal versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen? Nein, weil ich eine Unterlassungsklage habe. Also ich habe ihm das wirklich auch verboten und im Gefängnis wurde halt auch darauf geachtet. Das hat mir meine Anwältin damals gesagt, dass er mir keine Briefe kann, also er kann mir keine Briefe oder Telefonate. Er darf ja auch telefonieren, so viel wie ich weiß. Mit seinen Eltern telefoniert er wohl einmal die Woche mit irgendeiner Telefonkarte und da kann er auch seine Freunde anrufen, aber er weiß, dass er mich nicht anrufen darf. Also da achten die wohl auch drauf. Ja, wie war denn das? Wie war denn das vor Gericht da, bis du ihm ja begegnet? Nein, also ich habe ja meine Anwältin, ich habe gesagt, ich kann das nicht. Und meine Anwältin hat dann dafür gesorgt, dass er während meiner Vernehmung nicht im Raum anwesend ist. Wie erklärst du dir denn so jetzt im Nachhinein, du kanntest den Typ, den Mann gut, du hast diesen Mann sogar geliebt mal. Domian, ich habe den geliebt, ich habe den richtig doll geliebt. Wie erklärst du dir dann diesen schweren Vorfall? Ich habe einfach im Nachhinein, denke ich einfach, ich habe mit meiner Psychologin auch oft drüber geredet, dass ich wirklich gesagt habe, ich glaube, er hat einfach in dem Moment dieses Rollenspiel, was wir hatten, dieses Spielerische, diesen Punkt zwischen Spielen und Ernst nicht wirklich okay, das würde ihn ja sogar noch entschuldigen. Gut, vielleicht habe ich auch ein, zwei Signale gesetzt. Ich habe keine Ahnung. Also er war der Meinung, dadurch, dass ich ihn umarmt habe, als er kam, hat er sich irgendwo bestätigt gefühlt. Das hat er vor Gericht dann noch gesagt. Aber ich habe diesen Menschen 4 Jahre gekannt. Wir waren 2 Jahre zusammen, ja, über 2 Jahre. Und wir haben ja auch irgendwo eine Beziehung zueinander gehabt. Und findest du denn jetzt dieses Urteil richtig? Ja, natürlich. Ja. Also, und ich möchte ihn auch nicht mehr wiedersehen. Mein Problem ist einfach nur, ich weiß nicht, ich denke immer mehr darüber nach, umso älter meine Tochter wird, was erzähle ich denn meiner Tochter später mal? Genau das wollte ich dich gerade fragen, ob du dir darüber auch schon Gedanken gemacht hast. Ja. Das ist in der Tat ist das ein großes Problem. Nun ist sie 6 Monate alt, das ist jetzt noch kein Thema. Mhm. Und das ist ein paar Jahre auch noch kein Thema. Aber irgendwann wird es ein Thema sein. Schon dann, wenn sie fragt, wo ist mein Papa? Und wenn du, genau. Ne, und wenn du dann sagst, ja, der ist nicht da, wo ist er denn, warum sehen wir den nicht und so weiter. Finde ich ein sehr schwieriges Problem. Ja, und ich ich weiß nicht, wie ich, weißt du, und das Problem darin ist einfach, dass ich gucke sie an und ich sehe auch irgendwo ihn darin, weil sie ist so ein, wie soll ich das sagen, sie ist so ein Mischmasch aus mir und ihm, ja? Und ich sehe ihn darin, aber ich finde jetzt nicht, dass ich sie hasse oder so, das ist ja, gar das nicht ja der nun, Fall. Ja, das habe ich ja nun verstanden. Überhaupt nicht. Es wissen ja nun sehr viele Leute um diesen Vorfall. Ja, natürlich. Ja? Sehr viel. Ja. Ich habe Angst, dass sie es irgendwann erfährt. Ja, darauf. Genau darauf wollte ich jetzt hinaus. Dass ich glaube, dass du, wenn das Kind ansprechbar ist und dass man sogar so etwas mit ihr besprechen kann, dass man ihr das schon vorsichtig erklären muss. Denn genau wie du gerade richtig sagst, das wäre ganz schlimm, wenn sie das von irgendjemandem vielleicht sogar verfälscht noch dann erzählt bekommt. Mhm. Es wäre viel besser, wenn du es eingebettet in auch die Vergangenheit, nämlich die Vergangenheit, dass du diesen Mann auch geliebt hast, dass es eben nicht ein fremder Vergewaltiger war, dann finde ich, müsstest du das schon so machen. Denn ja, Domian, aber wenn ich würde ihn nach dieser ganzen Geschichte und diesem ganzen, was auch vor Gericht passiert ist, ich will ihn nicht mehr sehen. Mhm. Ja, und ich weiß, dass ich ihn irgendwann sehen muss, weil irgendwann wird er sagen, das ist mein Kind und die will ich auch sehen. Ich weiß auch nicht, welche Rechte hat er da. Ja, weißt du? Das kann darum mache ich mir auch Sorgen. Weißt du was? Das ist wirklich auch eine wichtige Fragestellung mit den Rechten. Da machen wir uns jetzt mal schlau und rufen dich gleich zurück. Das wäre echt lieb. Und was die Sache mit dem Erzählen anbelangt, habe ich da gerade meine Meinung gesagt, dass das irgendwann vielleicht so, dass du das tun solltest. Du legst auf, wir melden uns gleich nochmal. Okay, liebe Dankeschön. Patty, alles Gute, tschüss. Dankeschön, ciao. Tschüss. Und hier ist Sarah noch. Sarah ist 22. Guten Morgen, Sarah. Hi, Domian. Hallo, Sarah. Was Moment, ich muss kurz den Turm ausmachen, ja. Bitte, ja, genau. Ja, ja, ich versuche das mal schnell zu erzählen. Gerne. Also es geht um zwei Jungs, Männer. Und einer davon ist mein Ex-Freund. Ja. Ja, und ich hänge halt noch sehr an ihm. Und da gibt es aber halt einen anderen, der auch wirklich sehr lieb zu mir ist und alles für mich macht. Aber irgendwie möchte ich nicht. Also ich möchte so gerne von meinem Ex loskommen, aber irgendwie muss ich immer wieder mich melden. Und ja, lass mich ein paar sachliche Fragen stellen. Wie lange warst du mit dem Ex zusammen? Ja, ein Jahr. Ein Jahr. Und wie lange? Es war aber auch immer so ein Hin und Her. Okay, es war da schon ein Hin und Her. Und wie lange seid ihr jetzt getrennt? Ein halbes Jahr ungefähr, aber wir sind halt immer noch in Kontakt. Verstehe. Und da ist jemand Neues aufgetaucht, aber du würdest nicht sagen, dass du mit dem schon zusammen bist. Nee. Da fehlt mir halt noch dieser, ja, ich fühle mich halt noch viel zu sehr hingezogen zu machen. Wer hat sich denn da getrennt? Du dich von ihm, von dem Ex oder er? Ja, ich mich von ihm, weil, das ist halt so eine Sache. Er hat sich von seiner Ex-Freundin damals getrennt. Wegen mir. Wir waren in einer Klasse und ja. Und da war auch alles schön und super, nur dann hat er sich wieder bei ihr gemeldet, weil ich da rausbekommen habe, genau. Mhm. Was sagt er denn jetzt so? Würde er denn mit dir nochmal wollen? Ja, das ist halt bei dem auch schwer zu sagen. Er meldet sich auch immer wieder, wir treffen uns halt dann auch und... Ist er denn noch mit einem anderen Mädel jetzt zusammen? Nee, auch nicht. Mhm. Ja. Bei dir sind noch Gefühle da? Ja, sehr. Starke Gefühle? Ja. Mhm. Und bei ihm ist es auch so ein Hin und Her. Ja, genau. Manchmal so, manchmal... Weißt du was, ich finde... Egal. In so einem Fall, also er ist Single, du bist Single. Hm. Bei dir sind noch starke Gefühle und bei ihm irgendwie auch. Da würde ich nochmal einen Frontalangriff machen und es nochmal forcieren und versuchen. Ja. Wenn es dann scheitert, dann weißt du aber auch hundertprozentig, dass es nicht geht. Ich würde jetzt nicht so hin und her lavieren. Geh nochmal voll auf ihn zu und schlag das sogar vor. Komm, lass es uns nochmal versuchen, was denkst du? Ja. Okay. Mit dem großen Risiko natürlich, dass es da nicht funktioniert, aber dann weißt du es auch. Jetzt ist es ein ganz unbefriedigender Zustand im Moment. Ja, total. Ja. Sarah, das war so ein schneller Tipp noch, aber das sage ich jetzt ja. Nicht mehr in Eile, das hätte ich dir auch jetzt ausführlich so gesagt. Ja? Ja, okay. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Hendrik Hage und wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaf gut. Bis morgen. Tschüss.